Damen und Herren, in einer Wiederholung unserer gestrigen Sendung auf WDR 1 hören Sie heute nach Manitoba von Kenneth Brown, aus dem Englischen übersetzt von Werner Richter. Die Regie hat Werner Klein. Sind Sie schon mal in einem fremden Hotelzimmer vom laufenden Fernseher aus dem Traum gerissen worden? Das Zimmer sieht aus wie alle Hotelzimmer. Und Sie wissen einfach nicht mehr, wer Sie sind und wo. Weil diese Zimmer immer gleich sind. Weil das Fernsehprogramm immer das gleiche ist. Und weil Ihr Leben immer das gleiche ist. Hier, hart am Rande des 21. Jahrhunderts, wo alles und nichts gesendet werden kann, und wo Wahrheit das ist, was einem das Fernsehen erzählt. Tja, so ähnlich ging es auch Mr. Smith. Außer, dass er für sein Hotelzimmer keinen Schlüssel hatte. Und sich nicht mehr erinnern konnte, wie es draußen war. Bleiben Sie stehen! Ich muss nach oben. Klettern. Sie von der Fährte abbringen. Was? Holt mich doch, ihr Dreckskerle! Mein Gott. Eine alte Geschichte erzählt vom Ungeheuer des Täufers, des Heuschrecken essenden Bußpredigers und das niemals, niemals, niemals. Weg, weg, Ruhe! Starre Zahnbürsten können das Zahnfleisch verletzen. Wenn Ihr Schicksal von einer Batterie abhängt, würden Sie eine normale Batterie nehmen, die Sie so weit bringt? Oder würden Sie eine Batterie nehmen, die Sie noch weiter bringt? So, so, ganz beachtlich. Unser Patient macht erstaunliche Fortschritte, Doktor. Meinen Sie nicht auch? Vielen Dank, ehrwürdiger Vater. Nun, die Rhythmentechnik zum Reprogrammieren wenden wir hier zum ersten Mal an. Und er war ein äußerst hartnäckiger Fall. Trotzdem dürfen wir hier wohl einen fast hundertprozentigen Erfolg verbuchen. Mit der Hilfe unseres Herrn. Natürlich, ehrwürdiger Vater, selbstverständlich. Er scheint allerdings Widerstände gegen das Fernsehgerät zu haben. Gott allein in seiner Barmherzigkeit weiß, wie sehr es seinen Zähnen schaden wird, dass er das Kabel nun schon dreimal durchgebissen hat. Ehrwürdiger Vater, unser Patient lebte in einem entlegenen Teil des Kontinents, fernab aller Zivilisation. Der ist vor kurzem für die Wiederbesinnung befriedet worden. Fernsehen war dort praktisch unbekannt. Deshalb unterlag er gewiss nicht dem positiven Einfluss der Sendungen unserer Kirche. Außerdem dürfte er trotz der Operation immer noch auf seine frühere Partnerin fixiert sein. Eine bessere Aussicht auf völlige Integration bestünde vermutlich, wenn er diesen sexuellen Impuls auf ein anderes Objekt übertragen könnte. Wollen Sie damit etwas sagen, wir sollen ihm eine Kurtisane verschaffen? Gewiss nicht, ehrwürdiger Vater. Aber in unserer Abteilung arbeitet eine junge Fachärztin für Christopsychologie mit tadellosen Referenzen und moralisch einwandfreiem Charakter. Zudem ist die junge Dame sehr an der Rhythmentechnik interessiert. Ich würde vorschlagen, sie ihm als persönliche Betreuerin zuzuteilen. Nun, solange sie ordentlich überwacht wird. Wir wollen sie doch keinen Gefahren aussetzen. Keine Sorge, ehrwürdiger Vater. Sie ist in diversen Kampfsportarten ausgebildet. Ja, ich verstehe. Aber diese Art von Gefahren habe ich nicht gemeint. Wie heißt diese Tochter? Betty Lou, ehrwürdiger Vater. Was für ein wunderschöner Name. Betty Lou. Vielleicht finden die beiden sogar einen Gefallen aneinander und heiraten. Schon der Herr sagt, ich habe dir eine Gehilfin gemacht, die um dich sei. Durchaus denkbar, ehrwürdiger Vater. Der Herr sagt, geht hin und mehret euch, Doktor. So ist es, ehrwürdiger Vater. Geben Sie dieser Betty Lou seine Akte und halten Sie mich auf dem Laufenden. Ja, ehrwürdiger Vater, der Herr segne euch. Der Herr segne uns alle. Sehen Sie nur, Doktor, mit welch gesegnetem Appetit sich der brave Mann über sein Frühstück hermacht. Gut so, gut so. Ich muss jetzt meine Runden gehen. Behalten Sie ihn gut im Auge. Das Erste, was man morgens macht, Frühstücksfleisch aus der Dose. Ich glaube, es kam aus Dänenland. Und das Ganze kommt in die Bratwanne, in eine dieser riesengroßen, schweren Bratwannen aus Eisen. Ich erinnere mich auch an meine Windschießer und das Gewehr des Wilden Westens. Einfach durchladen, schramm, schrapp, bumm. Ihr Haar, ihr langer Rücken bis hinunter zu ihren Hanteln, ihren Hinkeln. Sie liegt flach auf dem Bauch, lacht mich an. Schöne weiße Zehen. Feucht. Alles ist feucht. Ich könnte eine Zigarette brauchen. Jahre alt, 1,80 groß, 70 Kilo schwer, allgemein Zustand gut. Für liebe Güte, hat sie noch ständig das Fernsehkabel durch. Soziopathisches Verhalten mit Regressionstendenzen. Gewalttätige Vorgeschichte. Reprogrammiert mit Rhythmentechnik. Computer? Instruktion? Rhythmendatei Smiths schließen. Fenster für privates Tagebuch. Passcode 46213. Rhythmendatei Smiths geschlossen. Zugang zum privaten Tagebuch hergestellt. Ich bin zur persönlichen Betreuerin eines Falls mit dem Codenamen Smith bestimmt. Erste Sitzung mit Mr. Smith heute Nachmittag. Ich betrete seinen Raum durch eine verborgene Tür, um die Diskontinuität seiner physischen Umgebung zu minimieren. Diesen Auftrag betrachte ich als persönliche Herausforderung. Er verursacht mir. Er macht mir Angst. Computer. Letzten Absatz löschen. Gelöscht. Hallo? Ja? Erschrecken Sie nicht. Wie reinkommen? Wie sind Sie reingekommen? Es gibt verborgene Türen. Wo? Zeigen Sie. Das geht leider nicht. Ich habe Sie noch nie gesehen. Das stimmt. Und Sie? Kennen Sie mich? Ich weiß einiges über Sie. Wie heiße ich? Mr. Smith. Sie haben schöne Schöne Zehen? Zähne. Ich träume von einer Frau mit schönen Zähnen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich nicht so ansehen würden. Warum nicht? Weil es ein Zeichen von Geringschätzung ist, meinen Körper so anzugaffen. Ich verehre Ihren Körper. Sie sind eine eine Frau. Das dürfte doch so klar sein, ohne dass Sie mich angaffen. Ich möchte Sie berühren. Nein. Ich möchte Sie berühren. Nein, Mr. Smith, ich warne Sie. Kommen Sie mir nicht zu nahe, Mr. Smith. Ich möchte Sie berühren, möchte die Frau riechen. Ich warne Sie, Mr. Smith. Bitte Sie küssen, schöne Tut mir leid, Mr. Smith. Sie haben das herausgefordert. Wie wäre es mit einem Abkommen, Mr. Smith? Ich tue Ihnen nicht mehr weh und wir reden vernünftig und rational. Können wir uns darauf einigen? Wie soll ich das wissen? Sind Sie rational? Ich glaube, wir können voraussetzen, dass ich rational handle, Mr. Smith. Gut, dann hören Sie endlich auf, mir den Ohren anzudrehen zum Teufel. Oh! Mr. Smith, Sie haben diese Gewalteskalation eröffnet. Sie müssen lernen, die Folgen Ihrer Handlungen zu beurteilen. Lassen Sie mich los! Bitte! Na gut. Schon besser. Oder? Geht's wieder? Soll ich lieber wieder gehen? Können Sie denn? Ja. Und ich muss hier bleiben? Ja. Dann bleiben Sie auch. In Ordnung. Wir sind also bereit. Erinnern Sie sich, wie lange Sie schon hier sind? Nein. Ich weiß gar nichts. Außer kleine Bruchstücke. Und Lieder, die ich vor ganz langer Zeit gehört habe, als ich klein war. Oft nur ein einziges Mal. Und von der nahen Vergangenheit wissen Sie nichts? Wie Sie hergekommen sind zum Beispiel? Nein. Wie bin ich denn hergekommen? In einem Krankenwagen. Ich war krank? Sie waren verletzt. Aber im gewissen Sinn waren Sie auch krank. Krank im soziopathologischen Sinn. Was habe ich getan? Sie haben beträchtliche Sachwerte zerstört. Und zwei Menschen getötet, Mr. Smith. Getötet? Wen habe ich getötet? Waren Sie dabei? Nein. Das stammt alles aus Ihrer Akte. Ich lese Ihnen mal eine Zeitungsmeldung vor, vom Tag nach Ihrer Einlieferung. Wegen Brandlegung im McDonald-Samariter-Krankenhaus wurde gestern Abend ein unbekannter Mann festgenommen. Das Feuer, bei dem zwei Angestellte des Reinigungspersonals ihr Leben verloren, das waren Mr. Min und Mrs. Santiago, verursachte einen geschätzten Sachschaden von $100,000. Der Verhaftete war bewusstlos und mit schweren Verbrennungen in der Nähe des Gebäudes aufgefunden worden. Eine sinnlose, schreckliche Tat. Was ist mit mir passiert? Warum weiß ich davon nichts mehr? Sie hatten einen schweren Schock und schlimme Verbrennungen. Sehr geschickt waren Sie wohl nicht. Für die Hautverpflanzung brauchten die Ärzte mehrere Wochen. Aber Ihr Gedächtnisverlust ist nicht die Folge der Verletzungen, sondern Ihrer Therapie. Therapie? Sie haben schon wieder das Fernsehkabel durchgekaut, Mr. Smith. Finden Sie das etwa rational? Welche Therapie? Sie hatten eine Operation. Nein, bitte, Mr. Smith, nicht ausziehen. Ich meine nicht die Brandnarben. Eine ganz neue Methode. Bei Ihnen wurde sie erstmals durchgeführt. Eine gedächtnisspezifische Neurochirurgie. Gedächtnis? Medizinisch gesehen eine völlig unbedenkliche Methode, soweit ich weiß. Man verwendet dafür wohl Laserstrahlen. Aber ich bin keine Chirurgin. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Wobei? Sie haben gewisse Gedächtnisfunktionen verloren. Sie haben Probleme bei der Wortbildung. Unsere hochqualifizierten Fachärzte entfernten Ihnen schmerzliche, ungesunde Erinnerungen. Diese Operation ist humaner als die Alternative. Ich erinnere mich an gar nichts. Das stimmt doch nicht. An manches erinnern Sie sich doch bestimmt. Bilder. An Ihre Jugend. An die Zeit, bevor Sie so unglücklich wurden. Das ist doch schön. Die Operation hat Ihnen sozusagen eine neue Chance gegeben, nicht wahr? Meinen Sie nicht auch? Das Reh. Seine Augen rollen, blicken mich an. Der Zaun aus meiner Verinnerung. Ja, genau, im Wald. Dann war ich nochmal da. Ich bin ein Soldat, ein Martipan, wie im Fernsehen. Ich trage eine Windsäsche, das Gewehr meines Vaters. Bum, bum, bum, lege sie alle um. Nicht ping wie im Fernsehen, nein, sondern bum, bum, wie ein richtiges Gewehr, wie das von Vater. Dann sehe ich was ganz anderes. Da ist ein Reh mit großen Augen. Die blicken mich an und Ich schieße. Haben Sie denn keine schönen Erinnerungen? An Ihre Eltern? An die Zeit, bevor Sie hierher gekommen sind? Kanada. Wer ist das? Ich weiß nicht. Eine Gegend. Oft denke ich an den Überallduft von zu Hause, an den grünen Duft, der einem zu Kopf steigt. Grüner Lufteduft überall. Meinen Sie Luft? Die Luft. Wie süßes, perlendes Wasser. Eine Atmosphäre. Daran erinnere ich mich. Und auch an die Windzischer, aber nicht mehr an das Gesicht meines Vaters. Mein Vater... Ist ja gut. Ach, mein Kopf. Wer hat mich geschnitten? Wer war das? Sie? Unsinn, Mrs. Smith. Warum habt ihr nicht gleich alles weggenommen? Aber die Musik. Die Musik habt ihr nicht gekriegt. He took his fiddle in both of his hands and broke it over stone, saying, there's no other hand shall play on thee when I am dead and gone. And say rantingly, and say wantonly, and say dauntingly, gate he. He played a tune and he danced around below the gallows tree. Wo sind Sie hin? Ins Badezimmer? Sind Sie da drin? Feuer gelegt. Ich war voller Hass. Warum nur? Es tut weh, das Erinnern. Ich muss mich erinnern. Meine Mutter. Mutters Trauben. Augen, die mich ansehen, voller Schmerz. Kanada. Bäume. Und überall die Luft. Es riecht so frisch und nach Essen auf dem Feuer. Riecht gut. Riecht verbannt. Wie verbanntes Fleisch. Meine Beine. Ganz verbannt. Ich hab gerochen wie verbanntes Fleisch. Seine Sprachstörung zeigt semantische Verwechslungen. Ähnlich wie bei Schlaganfallopfern. In gewissem Sinne spürt man jedoch eine eigenartige Logik in diesen unbewussten Irrtümern. Eventuell will er mir in seiner verdrehten Art etwas mitteilen. Eventuell will er mir in seiner verdrehten Art etwas mitteilen. Was für eine lächerliche, subjektive Aussage. Daraus Schlüsse zu ziehen, wäre jedoch verfrüht. Seine erste Reaktion auf mich war, dass er mich attackierte. Ziehen wäre jedoch verfrüht. Seine erste Reaktion auf mich war, dass er mich umarmte. Seine erste Reaktion auf mich war eine sexuelle Attacke. Ich schreibe dieser Reaktion jedoch einer hormonellen Überfunktion ohne klinische Bedeutung zu. Eine Sterilisierung wird derzeit nicht empfohlen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt. Ich hatte Vater und Mutter und ich lebte, da gab es Schnee. Ich erinnere mich, wie wir mit Schienen an den Füßen hinaus in den Schnee geglitten sind. Ringsherum sahen wir Berge. Ich war auch mit einer Frau dort. einer Frau mit schönen, weißen Zehen. Sie kommen zurück? Natürlich. Ich dachte, Sie wären böse auf mich. Aber nein. Wir machen doch schon Fortschritte. Ich würde mich gerne weiter mit Ihnen unterhalten. Können Sie das Ding da ausmachen? Dass wir alle unten auf Lieutenant Saunders warten, in der Rezeption. Ach ja, tut mir leid. Diese Serien, ich bin richtig süchtig danach. Schöner als die Wirklichkeit, nicht? Was? Entschuldigung, ja, das muss wohl so sein. So ist es im Fernsehen. Ich schalte es ab. Das kann man doch nicht. Ich schon. Sehen Sie? Eine Fernbedienung. So. Also, letztes Mal sprachen wir über Ihre Träume. Sie waren ein Soldat aus Marzipan oder so. Haben Sie wieder was geträumt? Ja. In meinem Traum sind Sie vorgekommen. Als Sexobjekt? Als was? In Ihrem letzten Traum war ich ein Objekt für Ihre Fantasie. Diesmal auch wieder? Ja. Ich war in einem Käfig und Sie haben von draußen hineingesehen. Naja. Wissen Sie sonst noch was? Mein Großvater. Er hat bei Vimy gekämpft. Ist das da, wo Sie herkommen? Nein, die Höhen von Vimy, eine große Schlacht. Er war dabei. Mein Vater hat gesagt, dein Opa hat bei Vimy mitgekämpft. Das erste Mal, dass eine kanadische Einheit unter eigenem Kommando stand, die Royal Winnipeg Rifles. Vimy? Vielleicht meinen Sie Vietnam. Wie alt war Ihr Großvater? Nein, Vimy. In Frankreich, im Großen Krieg. Er wurde verwundet am... Nick, Sie wissen schon. Am Knie. Ja, das weiß ich von Vater. Mein Großvater hat darüber nie geredet. So viel Schmerz, das erinnert hat weh. Er hat immer Reife geräuchert. Fische? Nein, geraucht im Mund. Er hat also Pfeife geraucht. Hm. Jedenfalls finde ich es sehr schön, dass Sie sich an Ihren Großvater erinnern. Erzählen Sie mir etwas von sich. Tja. Ich komme aus einer wirklich netten Gegend. Aus Anaconda, Montana. Wie die Kupfergesellschaft. Anaconda, Montana. Anaconda. Ein guter Klang. So schmiegsam. Tja, da sieht's aus wie in vielen kleinen Städtchen. Es gibt eine große Wiederbesinnungskirche. Die Leute sind sehr nett bei uns in Anaconda. Verbrechen gibt's kaum. Es ist nicht so wie in den Großstädten, wo man keine Menschenseele kennt. Keine Menschenseele. Sehen Sie kaum, denke ich, an Montana rede ich gleich wie ein Mädchen vom Lande. Das klingt nett, das gefällt mir. Als zu Hause ist es hübsch. Im Sommer ist alles grün wie ein wunderschöner Teppich. Es gibt eine Menge Seen, wo die Leute früher viel geangelt haben. Mein Opa hat gern geangelt. Er hat mich manchmal mitgenommen. Und ich bin auf die Bäume geklettert. Ich war ein richtiger Wildfang, wisst Sie? Und Opa saß einfach am Fluss und angelte. Heute angeln die Leute nicht mehr. Ist Ihr Großvater gestorben? Ja. Schon vor langer Zeit. Vor der Wiederbesinnung. Schade, dass er sie nicht mehr erlebt hat. Er hat so viel getrunken und immer geflucht und gesagt, die Welt wäre auf einer Rutschpartie zur Hölle. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn er länger gelebt hätte. Hat er Ihnen wehgetan? Er hat nicht zu Jesus gefunden. Aber ich habe ihm vergeben. Das ist das Wichtigste. Er hat Ihnen wehgetan. Was ist die Wiederbestimmung? Wiederbesinnung. Erinnern Sie sich noch, wie Sie als Kind sonntags in die Kirche gegangen sind? Vor langer Zeit ist jeder sonntags in die Kirche gegangen. Jeder Amerikaner. Bis auf ein paar bedauernswerte und kranke Menschen. Dann aber kam die Zeit des Zerfalls, als viele Menschen den Trugbildern des Kummers verfielen. Nach Vietnam. Den Krieg hatten wir zwar gewonnen, aber es kostete einen schrecklichen Preis. Die Menschen verloren jeden Halt, jagten nur noch fleischlichen Lüsten nach und wurden egoistisch. Ehen zerbrachen. Überall herrschten Zweifel und Verwirrung. Die Menschen verloren den Glauben. Und daraus entstand die Wiederbesinnung. Ein paar Leute in der Regierung erinnerten sich an die einfachen Dinge von früher. An den guten, schlichten Glauben, der Amerika einmal so groß gemacht hatte. Naja, mir hat das sehr geholfen. Und vielen anderen Menschen auch. Ich finde das sehr ungehörig von Ihnen, Mr. Smith. Ich suche etwas. Was denn? Wonach suchen Sie? Nach Kanada. Zweite Enzyklo-Datenbank eröffnet. Bitte gesuchten Begriff eingeben. Gut, versuchen wir es mit Vimy. Vimy, leider findet sich kein Eintrag zu diesem Wort. Kein Eintrag. Computer neuer Suchbegriff. Kanada. Suchbegriff Kanada gefunden. Geografisches Gebiet im Norden Amerikas. Vor der Wiederbesinnung eigenständig regiert und verwaltet. Letzter Premierminister William McPherson. Heute primär als Rohstoff- und Testgelände genutzt. Zahlreiche Sperrzonen und Zutrittsbeschränkungen. Achtung, Begriff Kanada steht auf dem Index der Wiederbesinnungszensurkommission. Für weitere Informationen bitte Zutrittscode für Ebene 4 eingeben. Ebene 4? Bitte Zutrittscode für Ebene 4 jetzt eingeben. Abbrechen. Vorgang abbrechen. Warnung. Beim Schließen von Dateien, die indizierte Begriffe der Ebene 4 enthalten, wird eine Sicherheitsmeldung abgegeben. Datei schließen. Ich. Nein. Doch. Computer vorher Datei ausdrucken, dann Programm verlassen. Nun, was tust du denn da, Bettilo? Nichts. Verzeihung, ehrwürdiger Vater. Du arbeitest am Computer, wie ich sehe. Ja, ich werte gerade die REM-Phasen meines Patienten aus. Was glaubst du, wovon Mr. Smith träumt, Betty Lou? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, ehrwürdiger Vater. Träumst du auch, Betty Lou? Ich? Ja. Sind es reine Träume? Frei von Sünde? Nicht immer. Gut, mein Kind, niemand ist frei von Sünde. Du bist ein braves Mädchen, Gott liebt dich, sei gesegnet. Ja, ich meine danke. Ehrwürdiger Vater? Ja? Wie haben die Menschen vor der Wiederbesinnung gelebt? Sie haben gelebt. Gute Nacht, ehrwürdiger Vater. Und gute Nacht, Betty Lou. Betty Lou? Ja? Was hast du dir da vorhin ausdrucken lassen? Nur eine Aufzeichnung der Schlafperioden meines Patienten. Versuch nicht noch einmal, dir Zutritt zu Ebene 4 zu verschaffen, Betty Lou. Der Computer mag das nicht. Jawohl, ehrwürdiger Vater. Gute Nacht. Mr. Smith, Sie sind doch wach. Ihre Augenlider zucken ja. Also tun Sie nicht so, als könnten Sie mich nicht hören. Gehen Sie weg. Nein. Gehen Sie weg. Ich fürchte, Sie haben einen ernstlichen Rückfall. Planen Sie etwa einen Hungerstreik? Ich hatte letzte Nacht einen Traum. Erzählen Sie. Es war der gleiche Traum wie vorher. Ich bin auf einen Baum geklettert. Ich schieße. Sie schießen mit dem Gewehr Ihres Vaters? Mit seiner Windsäsche. Ich habe Patronen in den Taschen, damit lade ich das Gewehr nach. Ich schieße. Und sie kommen immer näher und näher und dann kommt das Feuer. So wie das, was Sie gelegt haben? Nein, es kommt auf mich zu, rast fauchend von unten zu mir herauf. Ich will mich schützen, schlinge die Arme um den Körper, mein Gewehr fällt herunter, alles tut schrecklich weh und dann falle ich. Falle und falle. Und dann? Und dann nichts. Sagen Sie mal ehrlich, das Feuer aus Ihrem Traum und das Feuer, bei dem diese beiden Menschen umgekommen sind, glauben Sie nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt? Was tun Sie denn da, Mr. Smith? Sie ziehen sich jetzt sofort wieder die Hosen an. Sehen Sie mich an. Mr. Smith, bitte, also wirklich... Sehen Sie mich an. Sehen Sie meine Beine an. Was? Da, am Himbeeren sind überhaupt keine Haare mehr. Na und? Ich hatte früher lauter Haare an den Beinen. Und am Himbeeren ungemeng viele Haare. Bevor Sie zu uns kamen, hat man etliche Hauttransplantationen an Ihnen vorgenommen. Ja, aber sehen Sie doch, nur Himbeeren fehlen die Haare, vorne nicht. Wenn man in ein Feuer kommt, Mr. Smith, dann ist es doch wohl eine ganz natürliche Reaktion, dass man sich nach vorn zusammenkrümmt, um sich zu schützen. Warum kräht nicht verdummt nochmal? Also wirklich, Mr. Smith... Ich gehe gleich, wenn Sie so weitermachen. Sie wollen mir nicht zuhören. Ich will kein Gefluch und keine Obszönitäten hören. Es kräht darum, es dreht... Es geht worum? Darum, dass das Gewehr wirklich ist und das Feuer. Und Ihr Schmerz auch, ich verstehe. Die wollten mich verbrennen. Ich gehe jetzt. Gut, gehen Sie, aber hören Sie auf, mich anzulügen. Das ist nicht fair. Ich habe Sie nicht angelogen, nie. Ich habe versucht, Ihnen zu helfen. Aber das begreifen Sie nicht. Sie begreifen es einfach nicht. Ah! Myra! Wie bitte? Myra. Wer ist denn Myra? Schicksal. Schick sein? Nein, Schicksal. Es bedeutet Schicksal. Myra, meine ich. Auf Griechisch. Sie war meine Frau. Wie bitte? Was sagen Sie da? Meine Frau. Myra. Sie meinen, Sie haben eine Frau, die Myra heißt? Ich hatte eine Frau, die Myra hieß. Sie ist tot. Tot. Einfach tot. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass Sie je verheiratet waren. Laut Ihrer Akte sind Sie ledig. Dennoch fantasieren Sie sich eine Ehe zusammen und diese Ehe projizieren Sie vermutlich demnächst auf mich. Hören Sie auf zu reden. Bitte. Ich weiß nicht, was für ein Spiel Sie spielen. Ich gehe. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh girl, girl. Da steht's. Computer Passcode 46213. Weiter aufzeichnen. Macpherson, Evan. Eltern William und Mary E., geborene Page. Geboren in Yukon, Nordamerika. Überwachung der Familie im Rahmen des Erlasses zur Bekämpfung politischer Abweichler. Tat sich auf der Highschool paar schulpolitischen Diskussionen hervor. Ledig. Der Rest der Akte fehlt. Geheimhaltung aus Sicherheitsgründen. guten Abend, Betty Lou. Wer ist da? Hier oben, Betty Lou. Auf dem Monitor. Ehrwürdiger Vater, ihr habt mich erschreckt. Das tut mir leid. Du bist nicht beim Gottesdienst? Nein, ich arbeite heute etwas länger meinem Fall. Du scheinst großes Interesse an Mr. Smith zu haben. Gibt es denn Fortschritte? Er ist sehr ungestüm. Ich glaube, wir stehen kurz vor einem Durchbruch. Natürlich ist er ungestüm. Wegen seines Hungerstreiks bekommt er keine Medikamente. Gerät sein Zustand nicht etwas außer Kontrolle? Möglicherweise sollten wir ihn zwangsernähren. Was meinst du, Betty Lou? Das würde ich nicht empfehlen, ehrwürdiger Vater. Aus therapeutischen Gründen. Er stellt gerade viele bedeutsame Verbindungen her. Was hast du da für eine Akte, Betty Lou? Das ist eine Akte über Mr. Smiths Vergangenheit. Verbirgst du irgendetwas vor mir, Betty Lou? Nein. Wo hast du diese Akte her? Aus dem Archiv, ehrwürdiger Vater. Aber Betty Lou, Akten aus dem Archiv dürfen nur unter Aufsicht des Bibliothekars eingesehen werden. Und mitnehmen darf man sie nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Institutsleitung. Ja, ich weiß, ehrwürdiger Vater. Und trotzdem hast du die Akte hier in deinem Zimmer? Aber ehrwürdiger Vater, die Akte betrifft Smiths Jugend und hat nur Geheimhaltungsstufe 2. Die ganze Institutsleitung war beim Gottesdienst und ich brauchte dringend eine spezielle Information. Ich wollte wissen, ob die Akte sexuelle Anomalien erwähnt. Das könnte der Schlüssel für sein Verhalten sein. Und deshalb hast du die Archivakte mitgenommen? Gegen die ausdrücklichen Institutsvorschriften? Die Institutsvorschriften besagen aber auch, dass Therapeuten in bestimmten Notfällen... Ich kenne die Vorschriften, Betty Lou. Du würdest also, nach deinen eigenen Worten, Mr. Smiths Zustand als Notfall bezeichnen? Psychologisch gesprochen, ja. Wir alle müssen uns vor Hochmut in Acht nehmen. Nicht wahr, Betty Lou? Habt ihr recht, ehrwürdiger Vater. Vor noch etwas müssen wir uns in Acht nehmen. Ja? Vor gefährlichen Menschen. Vor gefährlichen Emotionen. Manche Emotionen können sehr gefährlich sein. Meinst du nicht auch? Manche Emotionen können sehr gefährlich sein, ehrwürdiger Vater. Auch Worte können gefährlich sein, oder, Betty Lou? Gewisse Worte können wohl tatsächlich gefährlich sein. Namen zum Beispiel. Manche Namen sind gefährlich. Kennst du Mr. Smiths Namen? Ja, er steht hier in der Akte. Ich will ihn nicht hören. Ich möchte auch niemals hören, dass du diesen Namen aussprichst. Ist das klar? Aber glaubt ihr denn nicht... Mr. Smith ist sehr, sehr krank, Betty Lou. Ein Soziopath, wie du selbst es ausdrückst. Ich denke, es ist am besten, wenn du ihn eine Weile nicht mehr siehst. So hast du Zeit zum Nachdenken. Und zum Beten. Aber ich habe die Pflicht... Du hast noch andere Pflichten. Also, gute Nacht dann, Betty Lou. Danke, ehrwürdiger Vater. Ach, ehrwürdiger Vater... Darf ich die Akte heute noch behalten? Ehrwürdiger Vater. Mich nicht begrüßen? Hallo. Lange nicht mehr gesehen. Ich hatte andere Pflichten. Haben Sie deshalb Ressentiments gegen mich? Was soll das heißen? Ärgert es Sie, dass ich Sie nicht besucht habe? Warum haben Sie mich dann nicht besucht? Ich sagte doch, ich hatte andere Pflichten. Sie haben mir gefehlt. Wie fühlen Sie sich? Ich habe Hunger. Warum essen Sie dann nicht? Na, schon gut, ich weiß schon warum. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Übrigens habe ich in der Enzyklopädie der Militärgeschichte das Stichwort Vimy nachgeschlagen. Da steht nichts darüber. Natürlich. Dein Opa hat bei Vimy gekämpft, das hat mein Vater zu mir gesagt. Losmarschiert sind sie zu Hunderten. Zurückgekommen ist kaum einer von ihnen. Vimy war eine Schlacht in Frankreich 1917 während des Ersten Weltkriegs, bei der es erstmals ein unabhängiges, rein kanadisches Kommando innerhalb der britischen Truppen gab. Ich kann mir vorstellen, dass Ihre Enzyklopädie darüber lieber nichts erzählt. Oh. Glauben Sie immer noch, dass Sie eine Frau namens Moira hatten? Ich hatte eine Frau. Ihr Name war Moira, sie ist tot. In Ihrer Akte steht aber, dass Sie nie verheiratet waren. Es wird langsam Zeit, dass Sie sich mit der... Wir haben auch gestritten, haben diskutiert, so wie wir jetzt. Sie hören mir doch gar nicht zu. Sie stand dicht vor mir, hatte ein blaues Kleid an. Ganz egal, von wem Sie da sprechen. Wir haben einander etwas versprochen. Ich habe ihr etwas versprochen. In Ihrer Akte steht nichts und über... wir haben uns geküsst. Ich will nicht, kann nicht, darf nicht. Traurig. Sie sind eine traurige Therapeutin. Kommen Sie, klemmen Sie sich mal eine Zigarette zwischen die Zähne, steht Ihnen gut. Ich habe eine Geschichte für Sie, über einen Drahtzaun. Wollen Sie meine Geschichte hören? Warten Sie, Ihr Fernsehgerät. Haben Sie das Kabel wieder kaputt gemacht? Ja. Gut, dann können Sie uns nicht hören. Erzählen Sie. Es ist aber keine nette Geschichte. Ich fand das Reh etwa 100 Meter vor dem Zaun. Es war eine Ricke. Ihr Bauch war aufgetrieben. Sie war trächtig. Zuerst dachte ich, sie bringt gerade ihr Kitz zur Welt und deshalb liegt sie so da. Ich warte also ab und sehe aus dem Gebüsch zu, aber irgendetwas stimmt nicht. Es ist keine Geburt. Das Reh rollt die Augen, starrt ins Leere. Aus Maul und Nüstern tritt ihm roter Schaum. Dann fängt es an zu zittern, als ob eine riesige, unsichtbare Hand seinen Leib packt und schüttelt. Ich weiß nicht, was ich tun soll, mir wird schwindelig. Ich muss mich fast übergeben. Dann sieht es mich an, seine Augen rollen herum zu mir und fixieren mich, nur ganz kurz. Und da weiß ich, was ich tun muss. Ich begreife nicht, was das mit Ihrer Frau zu tun hat. Warten Sie es ab. Wie ich so dastehe, wird mir noch übler. Der Schweiß bricht mir aus. Ich will nach Hause zu unserer Blockhütte, aber ich kann kaum gehen. Ich kriege einfach keine Luft mehr. Da fährt auf einmal ein Geländewagen den Zaun entlang. Er kommt auf mich zu. Zwei Männer steigen aus. Sie tragen Gasmasken. Na, Kleiner. Willst du hier jagen? Nein. Ich will nach Hause. Aber das Reh da hinten, das hast du doch geschossen, oder? Ja, eben. Willst du es dir später holen kommen, ne? Nein. Ja, keine gute Idee. Sah mir so aus, als ob's krank wäre, das Vieh. Wenn ich du wäre, Kleiner, dann würde ich so schnell wie möglich nach Hause gehen und nie wieder hierher zurückkommen. Er grinste nochmal und setzte dann die Gasmaske wieder auf. Ich machte mich auf den Weg. Hey, glaubst du, du schaffst es bis nach Hause? Plötzlich fiel von dem Baum über mir ein Rabe herunter und landete keinen Meter entfernt von mir. Er lag im Sterben, genau wie das Reh davor. Als ob eine riesige, unsichtbare Hand seinen Leib schüttelte. Mit Mühe kam ich bis zur Blockhütte. Ich hatte rasende Kopfschmerzen. Zweimal auf dem Weg musste ich mich übergeben. Als ich zu Hause war, erzählte ich... Am nächsten Tag kam uns ein Mann besuchen. Er trug eine Brille und hatte eine Aktentasche unterm Arm. Schönen guten Tag. Ich komme von der Versuchsstation drüben im Wald. Sie sind ja gestern zwei von unseren Leuten begegnet, nicht wahr? Also, es tut mir leid, dass Sie das Reh nicht mitnehmen konnten. Hätte bestimmt einen guten Braten abgegeben, was? Aber vielleicht können wir Ihnen den Verlust ersetzen. und er zieht einen Scheck über $1,000 aus der Tasche. $1,000. Aber sprechen Sie mit niemandem über das, was Sie da im Wald gesehen haben? Moira nahm ihm den Scheck aus der Hand und steckte ihn in den Ofen. Die Flammen verschlangen das Stück Papier. Der Mann sah uns beide prüfend an und ging dann wortlos hinaus. 2 Wochen danach wollte Moira zum Einkaufen in die Stadt. Normalerweise sind wir immer zusammengefahren, aber ich hatte ein paar Sachen am Haus zu reparieren. Sie sagte noch: Also, bis später dann. Der Wagen mit ihr drin ist einfach explodiert. Bumm. Das ist ein schlimmer Traum. Das ist kein Traum. Ich erinnere mich daran, weil ich euren verdammten Fraß hier nicht mehr esse. Ihr tut da irgendwelche Beruhigungsmittel rein, ihr Schweine. Es ist ein Traum. Ich muss jetzt gehen. Nein, verflucht nochmal, du bleibst hier und hörst mir jetzt zu. Dazu können Sie mich nicht zwingen. All das existiert nur in Ihrer Fantasie. Ich war dabei, ich hab's doch gesehen. Ich höre Ihnen gar nicht zu. Sie können mich hier nicht festhalten, ich gehe jetzt. Danach habe ich meine ganze Munition genommen, jede Patronenschachtel, die ich finden konnte. Sie sind wirklich destruktiv. Zuhören sollst du mir, verdammt nochmal. Nein, lassen Sie mich los, ich schreie. Ja, dann schrei doch. Hilfe, Hilfe. Das Kabel ist ja kaputt. Sie können uns nicht hören. Es ist wie früher. Abends, wenn die Sterne rauskamen, standen wir auch manchmal so da. Moira in meinen Armen. Genau wie du jetzt. Die Kiefern rauschten im Wind und wir sahen einfach vor uns hin. So wie jetzt. Hast du sie sehr geliebt? Ja. Lass mich los, bitte. Ja, tut mir leid. Ja, natürlich. Ich möchte dir etwas sagen. Ich habe das nicht gewusst. In deiner Akte steht alles ganz anders. Ich habe sie auch angelogen. Ich glaube dir. Woran kannst du dich noch erinnern? Ich habe dann begraben, was von meiner Frau noch übrig war. Und dann habe ich meine ganze Munition und das Gewehr mitgenommen. Die Winzische. Winchester. Und ein paar Glasflaschen, in die ich Benzin reinfüllte. Ich ging zurück zu der Versuchsanlage im Wald, die mit dem Drahtzaun drumherum. Sie hatten Wachtposten mit Hunden dort. Ich legte mich auf die Lauer, bis die Nacht kam. Als alles ruhig war, zündete ich die Molotow-Cocktails an und warf sie einen nach dem anderen über den Zaun auf die Gebäude. Jemand fing an zu schießen. Hunde bellten los. Ich rannte in den Wald davon, ein Suchtrupp auf meiner Spur. Irgendwann bin ich auf einen Baum geklettert. Unter mir kläfften und schnappten schon die Hunde. Ich habe sie erschossen. Aber es nützte nichts. Der Suchtrupp holte mich ein. Ich schoss auf sie, aber sie holten mich mit einem Flammenwerfer aus dem Baum heraus. In der Zeitung stand aber doch, dass man dich vor dem McDonald's-Samariter-Krankenhaus gefunden hat. Tja, direkt vor ihrem Gifttestgelände wollten sie mich vermutlich nicht liegen lassen. Mein Gott. Ob du wohl einen Psychotest bestehen könntest? Keine Ahnung. Was für einen Test denn? Damit du hier entlassen wirst. Das ist wichtig. Es ist unbedingt wichtig, dass du hier rauskommst. Wichtig für dich? Es geht um die Wahrheit. Die Menschen müssen die Wahrheit erfahren. Ach, die wollen die Wahrheit doch gar nicht hören. Die wollen lieber Fernsehen. Ich muss in mein Büro. Es gibt so viel zu tun. Warte noch. Tut mir leid, ich bin so aufgeregt. Was ist denn? Wie heiße ich wirklich? Du heißt Evan McPherson. Evan McPherson. Hübscher Name. Ja, finde ich auch. Und wie heißt du? Betty Lou. Auch ein hübscher Name. The reprieve was coming o'er the break of Banff to let Macpherson free. But they pulled the clock back a quarter of an hour and hanged him from the tree. And say rantingly, and say wantonly, and say dauntingly, gate he. He played a tune and he danced around below the gallows tree. Das ist eine schöne schottische Ballade, Evan. Wo bist du? Das ist nicht so wichtig, Evan, aber ich kann dich sehen. Das war doch eben Macphersons Lament, oder? Das Lied habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr gehört. Hätte nie gedacht, dass es überhaupt noch jemand kennt. Du bist ein erstaunlicher Mann, Evan. Und diese Betty Lou ist ein tolles Mädel. Sie hätte eine gute Ehefrau abgeben können, ja. Ihr dreckigen, miesen Schweine! Wir haben Krieg, Evan. Und ich kämpfe in Gottes Armee. Du solltest mehr fernsehen, sobald wir ihn repariert haben. Irgendwann wirst du es schon einsehen. Wir brauchen dich, Evan. Wir brauchen dich in Gottes Armee. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Also verliere nicht die Zuversicht. Verliere nie die Zuversicht. Scheiß drauf! Schimmer hast du hier. Aber es ist so mutzig. Hast du es so mutzig gemacht? Betty Lou. Ich werde hier wohnen, hat man mir gesagt. Von jetzt an ist es hier mein Haus. Um Gottes Willen. Wohnst du auch hier? Ja. Gut, dann bin ich nicht so allein. Wir sollten zwei raten. Dann kannst du arbeiten gehen und ich bleibe hier und machen den Hause halb. Ja, das wäre nett. Und der Herr sprach zu Adam, ich habe dir eine Gehilfin gemacht, die um dich sei. Heißt du Adam? Nein, ich heiße Evan. Das ist ein netter Name. Weißt du, ich fühle mich so glücklich. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe immer so Tagträume. Möchtest du meine Tagträume hören? Ihr Schweine, ihr verfluchten, beschissenen Dreckschweine. Über einem See gleiten bunte Segelschiffe in der Sonne. Männer und Frauen, blond gelockt und braun gebrannt, stehen um einen geschmückten Musikpavian. Und hören einem Chor zu. Feuerwerksraketen zischen empor und malen bunte Bilder auf den Himmel. Rot, weiß, blau und lauter Sterne. Bumm! Bumm! Bumm! Und dann erscheint ein helles Licht am Himmel. Zwei Augen blicken von oben herab und eine Männerstimme brummt. Die Welt ist auf einer Rutschpartie zur Hölle. Und alle lachen. Seine Augen segnen alle. Wir werden alle gesegnet. Alle lächeln. Lächeln hinein in das rein unendliche, ewige Weisheit. WDR 5 Spielraum. Meine Damen und Herren, in einer Wiederholung unserer gestrigen Sendung auf WDR 1 hörten Sie Nach Manitoba von Kenneth Brown, aus dem Englischen übersetzt von Werner Richter. Es sprachen Mr. Smith, Peer Augustinski, Betty Lou, Claudia Amm, ehrwürdiger Vater, Thomas Holzmann, Arzt, Uwe Koschel, erster Mann und Erzähler, Helge Heinold, zweiter Mann Werner Klein, Agent Frank Klaas, Moira Heine Wintermeier, Ton und Technik Thorsten Wintermeier und Jörg Grünsfelder, Regieassistenz Thomas Leutzbach. Die Regie hatte Werner Klein.